Klasse 1 plus wie immer, denn sie halten sich für die Klügsten der Welt. Oh, wie sind sie klug. Für sie gilt nur das, was ihnen gefällt. Welch ein Selbstbetrug. Was überall auf dieser Welt den Menschen Freude macht, darüber rümpfen sie doch nur die Nase. Auf das Getue sagen wir, Freunde, nun ist mal genug. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Das Singen nicht und auch die Fröhlichkeit. Die gute Laune muss der Mensch behüten. Schingerassassa und Bumsfallera gehörte doch schon alle Zeit zum Leben. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Das Singen nicht und auch die Fröhlichkeit. So, Matze, zweite Strophe. Versuch mal dran zu bleiben. Okay, Micky, ich gebe alles. Pass auf. Wir singen beim Bier, wir singen beim Wein. Und wir finden's schön. Ein Lied nach dem anderen fällt uns dann ein, weil wir uns verstehen. Wir tanzen auf den Tischen noch beim Tralalala und machen auf das eine Polonaise. Die Leute, die dagegen sind, sollen doch nach Hause gehen. Wir wenden uns jetzt eine Etage höher. Vielen Dank. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Das Singen nicht und auch die Fröhlichkeit. Die gute Laune muss der Mensch behüten. Ein Schlager heißt doch nur ein bisschen. Schingerassassa und Bumsfallera gehörte doch schon alle Zeit zum Leben. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Das Singen nicht und auch die Fröhlichkeit. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Siehst verboten gut aus. Du